Ich hörte Motoren, Schritte, dann wurde es kalt kälter als die Nacht draußen. Ich hörte Motoren, Schritte, dann wurde es kalt kälter als die Nacht draußen. Ich hörte Motoren, Schritte, dann wurde es kalt kälter als die Nacht draußen. Ich bin Katja Nöral. Sagst du, bist die Katja Nöral. Ich wusste, wenn ich loslasse, verlieren wir uns. Ich wusste, wenn ich loslasse, verlieren wir uns, Atem in der Kälte. Im Wagen hielt ich Jochs Hand. Ich wusste, wenn ich loslasse, verlieren wir uns. Ich wusste, wenn ich loslasse, verlieren wir uns, Atem in der Kälte. Im Wagen hielt ich Jochs Hand. Ich wusste, wenn ich loslasse, verlieren wir uns. Ich wusste, wenn ich loslasse, verlieren wir uns, Atem in der Kälte. Im Wagen hielt ich Jochs Hand. Ich wusste, wenn ich loslasse, verlieren wir uns, Atem in der Kälte. Im Wagen hielt ich Jochs Hand. Ich wusste, wenn ich loslasse, verlieren wir uns. Ich wusste, wenn ich loslasse, verlieren wir uns, Atem in der Kälte. Im Wagen hielt ich Jochs Hand. Ich drum in Katja Nöral, aber wie Zahn mit Eik tollem. Ich pomm kontretten bin ich nur Subjekt A, aber mein Herzschlag war kein Code. Ich pomm kontretten, nichts ist sicher. Jede Akte hat Lücken, wir sind diese Lücken. Ich pomm kontretten, nichts ist sicher. Jede Akte hat Lücken, wir sind diese Lücken. Ich will nach Hause, ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause blücken, wir sind diese Lücken. Ich will nach Hause, ich will nach Hause. Ich pomm kontretten, nichts ist sicher. Entführerfigur. Dein Zuhause ist jetzt hier. Ich pomm kontretten, nichts ist sicher. Entführerfigur. Dein Zuhause ist jetzt hier. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause, Doden, nachdenklich. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Damals habe ich verstanden, dass Zuhause ein Wort ist, das man einem wegnehmen kann. Ich will nach Hause, Doden, nachdenklich. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Damals habe ich verstanden, dass Zuhause ein Wort ist, das man einem wegnehmen kann. Ich will nach Hause, Dorgen, nachdenklich, Entführerfigur, dein Zuhause ist jetzt hier. Damals habe ich verstanden, dass Zuhause ein Wort ist, das man einem wegnehmen kann. Ich will nach Hause, Dorgen, nachdenklich, Entführerfigur, dein Zuhause ist jetzt hier. Damals habe ich verstanden, dass Zuhause ein Wort ist, das man einem wegnehmen kann. Ich will nach Hause, Dorgen, nachdenklich, Entführerfigur, dein Zuhause ist jetzt hier. Es sind Kinder, keine Schachfigur. Es sind Kinder, keine Schachfigur. Jede Blume war ein Tag, aber irgendwann ging mir die Wand aus. Jede Blume war ein Tag, aber irgendwann ging mir die Wand aus. Litzern von Papier, Taschenlampe klickt. Litzern von Papier, Taschenlampe klickt. Verfassungsschutzmitarbeiter. Wir fanden Ritzonen J-Jot, eine Sonne, ein Vogelzeichen der Hoffner. Wir fanden Ritzonen J-Jot, eine Sonne, ein Vogelzeichen der Hoffner. Ach, Kommande Erl. Aber geht's ein nit Art Kran. Ach, Kommande Herre, aber geht's ein nit Art Kran. Man versprach uns, dass es bald vorbei sei, aber bald dauerte Jahre. Man versprach uns, dass es bald vorbei sei, aber bald dauerte Jahre. Ich farbte oft, warum wir, niemand antwortete. Ich farbte oft, warum wir, niemand antwortete. Ich zeichnete Blumen an die Wand. Jede Blume war ein Tag, aber irgendwann ging mir die Wand aus. Ich zeichnete Blumen an die Wand. Jede Blume war ein Tag, aber irgendwann ging mir die Wand aus. Flüstern von Papier, Taschenlampe klickt, Verfassungsschutzmitarbeiter. Wir fanden Ritzonen JJ, eine Sonne, ein Vogelzeichen der Hoffner. Wir fanden Ritzonen JJ, eine Sonne, ein Vogelzeichen der Hoffner. Man versprach uns, dass es bald vorbei sei, aber bald dauerte Jahre. Man versprach uns, dass es bald vorbei sei, aber bald dauerte Jahre. Man versprach uns, dass es bald vorbei sei, aber bald dauerte Jahre. Man versprach uns, dass es bald vorbei sei, aber bald dauerte Jahre.